Questcast. Urlaub. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, ich bin Daniela alias Fuchskind und ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und ihr könnt meine Comics auf www.fuchskind.de finden. Ich nehme auch Aufträge an. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee für einen Pen-and-Paper-Charakter habt oder etwas anderes gerne illustriert haben möchtet, schreibt mir doch einfach übers Kontaktformular auf www.fuchskind.de oder schaut euch auch einfach meine Comics an, die ich dort poste. Ich bin auch bei Twitter und Instagram und Facebook zu finden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Questcast. Macht's gut! Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Herein! Okay. Die Reflex. Die Klinke drückt sich runter. Und ein Mann steht im Türrahmen. Ein Mann, der circa in dichten, also er hat schon mal dichten Bart, scheint wohl kurz vor den 60 zu stehen, mit einem netten in Hut, in braun gehaltene Kleider, wieder total passend zu der Umgebung auch irgendwie. Und hinter ihm, das kann man so sachte erkennen, ist wohl irgendwie steht noch ein Tier. Er steht ja Rahmen, Veranda, hinter ihm dann irgendwie ein Wegechen und irgendwie ein Tier. Und macht die Tür auf und mit einer ähnlichen Sprechweise auch schon wie der Hartmut vorher, aber mit kraftvollerer oder freundlicherer Stimme, offenerer Stimme. Schönen guten Tag, Helmut Klammer, mein Name. Helmut Klammer, ich soll hier heute noch eine Lieferung vorbeibringen. Was denn für eine Lieferung? Eine Warenlieferung soll ich vorbeibringen. Eine Warenlieferung mit Essen und für vier. Da sind Sie genau richtig hier. Ach, das kommt ja wie gerufen. Moment, muss ich irgendwo unterschreiben? Und ich gehe so auf ihn zu. Nach der Beschreibung sind Sie also Frau Bernstein, richtig? Bernstein. Ja, genau. Die bin ich. Ja. Nein, das reicht mir. Der Name reicht mir. Wir müssen das alles nur vom Kabel ziehen. Das Ganze hier für Ihre Tage hier am Brocken. Ja, ich helfe Ihnen sofort und ich stehe auf und ja, gehe dem Mann zur Hand, um die Lebensmittel da auf die Veranda erstmal zu tragen. Ah, sehr gut. Ich sehe, hier hat jemand Lust auf Arbeit. Hier einmal an Buttercreme vorbei, an den Wagen und dann einfach alles runterziehen. Buttercreme? Sagten Sie Buttercreme? Ja, so heißt mein Pferd. Okay, Frau Hummel bekommt so einen leicht glasigen Blick und ja, im was? Prinzip so Vietnam-Flashbacks. Hast du denn Angst auf Pferden? Hast du nie ein Pferd gesehen? Nein, aber dieser Name, ich habe ihn schon mal gehört bei einem Pferd. Ich dachte, es wäre ein sehr ungewöhnlicher Name, aber offensichtlich kommt er häufiger vor, als ich dachte. Ich kenne keine weiteren Buttercreme auf dem Brocken. Nee, das war auch nicht auf dem Brocken, es war woanders. Na, sei es drum. Er deutet am Pferd Buttercreme vorbei und ich hätte gerne von dir auch mal eine geistige Stabilitätsprobe. Mir? Ja. Von dir, ja. Und das, wo ich gerade Buttercreme gehört habe, direkt, also vor meinem geistigen Auge sehe ich natürlich sofort die Szene mit Buttercreme auf Helgoland. Dieses Pferd, das abgestochen wurde. Und ja, ich muss natürlich direkt daran zurückdenken. Ich habe meine Stabilitätsprobe nicht geschafft. 71. von 41. Wie viel Stabilität verliere ich? Erstmal ist es so, du bist jetzt dem Mann relativ nah, du bist dem Wagen relativ nah. Und nachdem du das mit Buttercreme so ein bisschen einsortiert hast. Buttercreme sieht übrigens, also es sieht nicht aus wie, das, wie andere Buttercreme-Pferde, die du vielleicht bisher gesehen hast. Dieses Buttercreme wurde gut gestriegelt, sieht gesund aus und vielleicht sein ganzer Stolz, der ganze Stolz von Helmut. Klammer. Schon mal ein Fortschritt zum letzten Buttercreme. Ja. Und als du so nah an Helmut Klammer stehst, meinst du, dass du von der Seite siehst, wie unter seiner Weste, lugt so ein bisschen so ein Hemd hervor. Und du meinst, dass du da ein bisschen was Rotes siehst. Und auch als du auf dem Wagen, als du dir den Wagen mit den Waren anguckst, blinzelst du erneut und denkst, liegt da eine Fleischhülle herum? Eine Fleischhülle? Ja. Ja. Gut, also mit Fleischhüllen kenne ich mich ja mittlerweile aus, nachdem ich auf Helgoland in diesem Lagerhaus diese Fleischhüllen oder auch Häute gesehen habe. Sieht das so aus oder sieht das anders aus? Erstmal möchte ich, dass du dir die zwei Punkte erstmal wieder streichst. Ja, wie gewonnen, ne? Ja. Und möchtest du näher an die Waren herangehen? Ja, es ist ja, also ich habe ja angeboten, die ins Haus zu tragen. Und wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, ist es sehr, ja, wär sehr merkwürdig. Deswegen überwinde ich mich, auch wenn das irgendwie, wenn ich gerade das Gefühl habe, irgendwie fühle ich mich gerade komisch. Vielleicht war das dieses Wort Buttercreme, was mich da so in den Erinnerungen zurückgebracht hat. Ich weiß es nicht. Aber klar, ich muss doch jetzt die Einkäufe reintragen. Ich kann es jetzt nicht einfach da stehen lassen. Und als du näher trittst an den Wagen und versuchst, diesen Gedanken wieder abzustreifen, siehst du, dass auf dem Wagen neben ein paar anderen Waren in Kisten ein vermutlich zerteiltes Reh liegt. Sieht es frisch aus, oder? Das sieht frisch aus. Und das ist okay. den Gedanken, den du vorhin hattest, da liegt eine Fleischhülle, eine alte. Nein, da liegt ein zerteiltes Reh. Okay. Und dann denke ich mir in dem Moment wahrscheinlich, das Rote, was ich bei ihm gesehen habe, ist Blut gewesen. Denkst du dir das? Ja, wenn du dir oder? Das denkst du dir das. Naja, also ich überlege halt, wie sah das Rote aus, was ich da bei ihm kurz gesehen habe? Könnte das Blut gewesen sein von diesem Reh? Okay. Ja. Dieses Reh gehört aber nicht zu unserem Proviant, guter Herr. Ja, doch. Natürlich. Und irgendwas muss man noch heutzutage auch erleben. Ich dachte eher, sie bringen uns Kartoffeln und Konserven. Ja, und so. Alles. Er haut einmal so auf einen der Kisten. Ja, alles hier drin. Aber so ein frisches Reh, das ist, also wir haben hier ordentlich Geld dafür bekommen. Ordentlich Reichsmark. Damit wir euch heute hier beliefern. Aber ist das Reh so, dass man das schon noch so komplett verarbeiten müsste? Also häuten und... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von sowas. Also man müsste es schon noch verarbeiten. Man kann es nicht jetzt so, wie es ist, auf den Grill werfen, oder? Du, es ist ja ein zerteiltes Reh, habe ich gesagt. Also zerteilt, okay. Das heißt, ist einfach das nur so. Nee. Du könntest dir schon dann irgendwie mal. Okay. Das irgendwie, es müsste halt gegessen werden. Das ist jetzt nicht irgendwie gepökelt oder so, ready to put on the Haken in the Keller. Nein, aber du könntest halt daraus das abschneiden und daraus irgendwie so ein bisschen zubereiten, halt, wie man das in der Küche so macht. Aber liegt das einfach so da im Wagen oder ist es irgendwie verpackt? Ja, auf der Decke. Also, okay. Ja, okay, danke für Ihre Wahl, dass Sie uns diese Waren bringen. Ich nehme mal erstmal die Taschen in der Hoffnung, dass er vielleicht das Reh dann reinträgt, weil ich ja die anderen Sachen trage. Weil ich das eigentlich nicht so gern anfassen möchte gerade. Helmut, so viele Namen, Helmut geht, der kennt die Hütte anscheinend. Er geht schnurstracks, nimmt sich auch gleich das große Stück Reh oder die großen Stück Rehe, nickt nochmal den anderen Urlaubern zu, macht sich dann gleich in den Keller, macht das auch ohne Licht, der macht das einfach und hau die Sachen alle so in die Regale, hau das Stück Reh auf dem Haken irgendwie, damit es nicht im Schmutz liegen muss, noch weiter und bringt das alles so weit unter und es füllt sich der Keller mit den Vorräten. Bringt das zu Ende, klopft sich dann demonstrativ nochmal im Hauptraum nochmal so die Hände ab und aus dem Schmutz und vielleicht das nochmal vom Reh so ein bisschen i und meint dann, ja, das müsste jetzt alles sein. Ich denke mal, damit kommt ihr lange aus. Frau Dr. Menschein, oder gab's auch irgendwas? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe mir ja die Vorräte so angeschaut. Ne? Es scheint alles in Ordnung zu sein, oder? Da sind so die typischen, also das, was man auch ein bisschen länger irgendwie. Es würde auch euch wahrscheinlich, vielleicht ist es auch sogar schon für die Nächsten, die da reinkommen könnten. Also da sind auch Kisten dabei gewesen. Da ist wohl Obst, Gemüse und ein bisschen alte Äpfel drin gewesen. Also das sind durchaus Vorräte, damit kommt man ganz gut locker aus. Da kann man sich schön lecker irgendwie was kochen draus. Das Reh hast du noch gesehen, das ist wohl dann das Highlight in dem Moment. Also das wurde ja anscheinend dann irgendwie erst letztens erlegt und auch so weit vorbereitet, dass ihr das irgendwie dann auch weiter verarbeiten könnt. Und das sieht schon vernünftig aus. Also das, was du vorher bemängelt hast, ist ja hier nur, hier ist ja gar kein, hier ist ja nix. Auch inzwischen. Einiges. Sie haben übrigens Ihre Zahnkette vergessen. Ruf mich über meine Couch hinweg da. Was? Zahnkette weiß ich ja nicht von. Nee. Ich hole sie aus der. Hier, die war im Keller aufgehangen. Haben Sie das vielleicht? Sie kennen den Weg ja in den Keller. Haben Sie das vielleicht da irgendwie hingehängt? Er nimmt sie. Sieh einmal an. Wer macht denn sowas? Warum? Was soll das denn sein? Den haben wir uns auch nicht gesehen. Nee. Und sie gehen ja offensichtlich nicht zum ersten Mal in diesen Keller, richtig? Ja, das ist. Sie bringen immer, wenn jemand hier diese Hütte besucht, Essen hierhin, oder? Ja, vielleicht dreimal im Jahr. Oder so. Wie oft? Dreimal im Jahr oder so. Je nachdem. Und als Sie das letzte Mal hier waren, hingen die da noch nicht? Nee. Okay. Ich gucke mir aber auch nicht den Keller so genau an. Also. Ja, die wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Ja, das ist ja schon eher ungewöhnlich. Ja, vielleicht wahrscheinlich ein Jungstreich. Oder so. Weiß ich auch nicht. Wer sieht denn sowas an? Wer zieht denn eine Halskette mit Zähnen an? Ja, es ist auch nicht so modisch. Nee, sind noch nicht mal hier. Noch nicht mal auf dem Brocken. Passieren denn häufiger solche Jungenstreiche? Die haben ja viel. Also, wenn die nicht gerade am Arbeiten sind hier, die Jugend, dann natürlich nur Faxen in der Ohren. Wie würden die denn hier reinkommen? Haben Sie da vielleicht eine Idee? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Hat auch jemand anders einen Schlüssel? Das weiß ich nicht. Also Sie haben aber keinen Schlüssel, um hier Vorräte vorbeizubringen. Okay. Nee. Ich komme immer schon, da ist hier schon mal jemand. Verstehe. Und das letzte Mal, das war dann vor einem Jahr ungefähr. Ja, wir haben es jetzt Winter. Ja, ein Jahr wird es noch nicht gewesen sein. Ja gut, das ist ja einige Zeit, in der was passieren kann. Er schneuzt sich in ein Taschentuch. Ja gut, dann Herr Helmut, dann danke ich Ihnen für die Lieferung und schön, dass Sie auch so pünktlich waren. Wir haben uns hier schon Sorgen gemacht, ja tatsächlich. Also ich habe in den Keller geguckt und war ja ganz, ganz erstaunt und erschrocken gleichzeitig. Aber ja, wunderbar, dass das jetzt alles so geklappt hat. Ja. Die Bezahlung läuft wahrscheinlich über, ne, Sie wissen schon. Ja, ja gut, dass Sie sich nicht von 10 jetzt ernähren müssen, Ihre Zeit hier, die hier sind. Ja, war so neugierig gefragt, was haben Sie denn hier vor? Wollen Sie jagen gehen? Nein, nein, wir machen Urlaub. Also wir erholen uns und wir möchten wieder neue Energie tanken, geistig wie körperlich. Ah. Wissen Sie, wir wollen zum Beispiel wandern. Ah, ja, das, da kann man hier gut wandern. Also wenn man nicht so viel arbeiten müsste hier, um zu überleben, da könnte man ja auch bestimmt mal gut wandern gehen. Das, ja, da gibt es ja überall Wege hier. Hinterm Haus ist ein Weg und am Hauptpfahl sind überall Wege, da können Sie überall laufen gehen. Das sehe ich, ja. Können Sie hier in der Gegend irgendetwas besonders empfehlen? Jetzt abgesehen von der vom Brocken selber, der im höchsten Punkt, irgendetwas anderes noch, was man sich unbedingt anschauen sollte? Boah, was ist denn hier noch um Ecke? Ja, also ich weiß, wohin an dem Haus. Was ist denn dann noch? Also ich meine, da war ein engerer Friedhof noch. Ist aber nicht so schön zu gucken. Ja, vielleicht. Wenn wir eine Wanderung gehen mal. Und dahinter ist noch, wenn man da noch mal, ich glaube, 10 Minuten weiter geht, da war da noch ein alter Brunnen. Ja, war ganz schick. Ja, ansonsten weiß ich nicht, immer mal wieder eine Hütte hier. Ja? Eine Hütte. Schön zu gucken. Also eine Hütte wie unsere, oder? Ja, haben sie ja überall noch mal zwischendurch, ja. Mhm. Und, wenn es eine halbe Stunde geht, gibt es hier noch mal einen Siedlungen, noch mal, wo ihr noch mal was kaufen könntet. Aber, ja, ansonsten ist natürlich der Weg auf den Brocken. Das ist natürlich eine schöne Aussicht, du, wenn man das noch nicht kannte. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja, vielen Dank. Ja, kein Problem. Dieses mit dem Urlaub, das ist mir, also das verstehe ich noch nicht, deswegen, ja. Aber Wanderung ist eine gute Idee. Wanderung hier mal schön ordentlich hier die Pfade abstecken, das ist bestimmt schön. Also wenn Sie sich hier von der Stadt erholen wollen, oder wie das heißt, da glaube ich schon, ist das was Feines. Das hört sich doch ganz, ganz zauberhaft an. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Mühe. Ja. Vielen Dank. Dann mache ich mich mit Buttercreme mal wieder auf den Weg. Ansonsten immer schön die Siedlung, immer schön den Hauptpfad. Dann finden Sie auch die Siedlung. Gar kein Thema. Finden Sie mich. Wohne ich auch da. Gar kein Problem. Und haben Sie dort, weil Sie jetzt die Lebensmittel bringen, haben Sie dort dann den Lebensmittelladen oder liefern Sie das nur aus? Ah, ich liefere das nur aus. Ah, okay. Das ist eine von den vielen Arbeiten, die Buttercreme und ich hier so machen. Ja, haben Sie noch weitere Pferde außer Buttercreme? Ne, viel zu teuer. Hier auf dem Brocken kann man sich nur ein Pferd leisten, wenn überhaupt. Ja, dann passen Sie gut auf Ihr Buttercreme auf. Oh ja. Buttercreme ist mein Ein und Alles. Also, neben meiner Frau natürlich. Aber ansonsten Buttercreme. Dann alles Gute. ja. Tschüss. Er nickt nochmal all zu und dann hört ihr auch, wie er die Tür hinter sich schließt und dann den Wagen mitsamt Pferdchen sich wieder wohl ihres Weges machen. Ja, das sind doch sehr einfache, aber herzliche Leute hier im Harz. Das war doch ein sehr netter Mann. Ja. Ja, scheinbar werden wir auch die nächsten Tage nicht verhungern. Das ist schon mal... Das stimmt. Das hebt die Laune. Zumindest bei mir natürlich beträchtlich. Was war denn das so an Essen, abgesehen von dem Reh? Habe ich das irgendwie erkennen können beim Reintragen? Also von den Sachen her habt ihr da schon nochmal Sachen wie, wir hatten es vorhin als Thema, also Schwarzwurzeln, Kartoffeln, dann habt ihr auch nochmal Äpfel damit dabei, Sachen, die sich halt speziell länger halten sollen. Auch Konserven immer mal wieder mit so ein paar Sachen. Gibt es auch Eier und Käse und sowas und Brot? Käse oder? Käse ist auch so ein Ding. Also ihr habt dann auch schon immer so zwei Käseräder, die auch ordentlich riechen. Für 5 Tage. Das ist ja... Eier... Mach mal direkt Käsefondue. Ja. Rollen die Wagenräder hier rein. Kannst da... Das ist gut zu träumen, habe ich mal gehört. Wenn man ganz viel Käse isst, dann träumt man sehr gut. Weiß nicht, ob es stimmt. Ich hab noch nicht genug Käse gegessen. Eier jetzt nicht. Nein. Rüben. Hartbrot. Ne? Sowas. Ja, okay. Da kommen wir bestimmt mit zurecht und besser als Knieper ist es allemal. Oh ja. Ich gucke noch, ob noch irgendwas Süßes dabei ist, außer den Äpfeln, sowas wie Schokolade oder irgendwas, womit man Nachtisch noch machen kann. Was wir mit dabei gepackt haben, sind 2 Beutel mit Beeren. Beeren. Nicht Beeren. Beeren? Beeren, ja. Im Winter? Wo haben sie die denn her? Bin ich skeptisch. Ich habe noch nie im... Wenn Schnee draußen liegt, habe ich noch nie Beeren gesehen. Es war nicht erstaunlich, aber nun ja, da möchte ich mich jetzt nicht beklagen. Das ist ja, das können wir bestimmt was Nettes draus machen. Ja, bestimmt. Also sieht alles sehr frisch und lecker aus. Aber damit ist ja unser Nachmittag wieder frei für eine andere Aktivität. Wenn wir jetzt versorgt sind. Ja, wir könnten ja mal ein bisschen die Gegend hier erkunden, wenn ihr möchtet. Der gute Herr hatte ja unter anderem von einem Brunnen und einem Friedhof, den es hier in der Nähe gibt, gesprochen. Ich weiß nicht, ob das interessant wäre, sich das vielleicht anzuschauen. Fließendes Wasser gab es hier, ne? Oder? Es ist so, dass... wirklich nicht weit, also eine Minute irgendwie nochmal den Pfad entlang, dass das schon nochmal eine Quelle ist, an der man sich dann bedienen kann, um da irgendwie Wasser abzufüllen oder dergleichen. Das gibt's schon. Ja, dann hatten wir den Waschraum gefunden? Oder du meintest irgendwas von einer anderen Hütte? Mhm. Das heißt, er muss ja auf dem Gelände noch irgendwo eine zweite Hütte sein. Und ein verschlossener Raum. Es gibt ein Plumpsklo oder... Also die Hütte, sieht die so aus, als wäre das ein Plumpsklo oder sieht die aus, als wäre da mehr als nur eine Toilette drin? Als könnte da auch eine Dusche drin sein oder so zum Beispiel. Das ist halt eine Hütte. Ja. Guck's dir an, wenn es dich interessiert. Naja, man kann ja schon von außen abschätzen. So Plumpsklo sind ja wirklich auch klein von außen. Ja, ja. Also keine Wasserfalldusche. Da weiß man ja, das ist einfach nur ein Klo, da ist nicht noch irgendwas anderes drin. Also ob man das von außen irgendwie abschätzen vielleicht kann. Ist da... Oder ist da so ein Herz in der Tür, also, wie man das so kennt von den Plumpsklos? Ja, für dich mache ich da jetzt auch noch ein Herz rein. Ach, danke schön. In die Tür. Okay. Und es könnte sein, dass das von außen ein Plumpsklo ist und mehr als da vielleicht nochmal ein Becken, irgendwie, wo man sich so nochmal waschen kann. So viel mehr wird da jetzt auch nicht reinpassen. Kein Kühlschrank. Ja, ich vermute, wir müssen uns Wasser von der Quelle holen zum Trinken und Kochen und Waschen. Dann haben wir ja doch ein Nachmittagsziel. Auf jeden Fall. Ja, das klingt doch ganz wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache uns dann jetzt noch mal ein paar Stullen, wenn wir jetzt noch unterwegs sind. Ne? Wir kriegen ja bestimmt ein bisschen Hunger und dann ab zur Quelle. Ich würde mich mal auf die Suche nach Eimern machen. Ja. Wenn wir zur Quelle wollen. Ist auch, du findest auch so ein Eimer, ist dann irgendwie noch mal direkt in der Küche dann auch zu finden. Hinterm Haus würde auch noch mal ein Gröberer stehen. Das ist, und auch hinter dem Plumpsklohäuschen steht dann auch nochmal ein Eimer. Du darfst jetzt selber entscheiden, welchen du lieber für Frischwasser nimmst. Okay, ja, ich nehme den gröberen, also den Hintermaus, den gröberen und den vom Blumsklo. Ja, habe ich das richtig verstanden. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja, also ich denke, wir sollten Wasser zum Trinken, Wasser zum Kochen und zum Waschen holen. Also mindestens mal 3 Eimer. Oder? Würde ich sagen. Das klingt sehr gut. Wir können ja erst das Wasser holen und das wird ja nicht lange dauern. Und danach dann vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Es gibt doch bestimmt in diesem Haus auch irgendwie so ein großes Behältnis, wo man Wasser drin sammeln kann, oder? Ja, auch das in der Küche. Also irgendwo müsste ja das Ganze, musste ja auch Wasser sammeln. Eine größere Schale irgendwie für Wasser ist auch nicht das Problem. Also ja, wenn ihr das dann geholt habt mit einem Eimer, dann könnt ihr auch da ein bisschen was nutzen zum Kochen oder auch nochmal irgendwie einen Kessel. Also das Nötigste, so was man so vermutet, damit man auch irgendwie da so leben kann, das ist auch da, ja. Okay, weil dann würde sich ja irgendwie, ich meine, wenn das eine Minute entfernt ist, dieser Brunnen, diese Quelle, kann man irgendwie 2-3 Mal gehen und dann haben wir mit dem einen kleinen Vorrat. Mit dem nötigsten Wasser könnt ihr euch soweit dann auch versorgen, auch gar kein Thema. Und hättet dann für den Tag einfach auch mal was, um euch mal zu waschen oder mal einen Tee noch weiter aufzukochen oder sowas. Das ist, auch das ist kein Problem in eurem Urlaubsdomizil. Wir haben ja Zeit. Ja, richtig. Ja, das ist hier Entschleunigung. Ja. Ja, was macht man so im Urlaub, ne? Also ich würde gerne erstmal im Schlafzimmer würde ich mich gerne einmal umziehen in eine Wanderkluft. Mhm. Also das, was ich dafür halte. Und wir hatten da noch einen Raum, der verschlossen war, ne? Den ich jetzt bemerken könnte. Du hast dann ja wahrscheinlich das linke Schlafzimmer mit dem Tisch und mit dem Schemel in der Ecke. Du kannst dich natürlich mit dem anderen umziehen, wo die Truhe steht und wo die verschlossene Tür steht. Das ist zwar nicht dein Zimmer, aber da spricht ja nichts dagegen, dass du dich auch da umziehst. Ach so, ich dachte, der wäre im Flur. Also vom Flur aus würden 3 Türen abgehen und 2 davon wären die Schlafzimmer und einer wäre eine verschlossene Tür. Nee, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wenn ihr aus dem Hauptraum die eine, also nicht die Tür zum Keller, sondern die andere Tür aufmacht, dann kommt da erstmal ein Flur. Links geht das zum linken Schlafzimmer, was mit dem Tischchen. Geradeaus geht es aber zu den anderen Schlafräumen mit der Truhe und der verschlossenen Tür. Und das mit der verschlossenen Tür und der Truhe, da haben sich ja schon Paul Hummel und auch Ava Blackstone schon mal so eingerichtet. Aber wie gesagt, es spricht ja auch nichts dagegen, dass du dich jetzt woanders da irgendwie umziehst. Also ich habe bestimmt hat Paul aus Versehen eine Tasche bei Ava abgestellt und die suche ich und dann finde ich diese Tür. Ja. Ich bin neugierig. Ja, ich will wissen, was hinter dieser Tür ist. Herr Dr. Bernstein, könnten Sie einmal kurz zu mir kommen? Du bist noch auf Mute. Du musst noch mal ganz kurz. Du bewegst ganz wild deine Hände, aber ich. Sorry, gar nicht gemerkt. Ja, ich war ja gerade dabei, noch so die Stühle zu machen. Meinst du, kleinen Moment, ich bin sofort da. Und pack den noch so ein und wisch mir dann so die Hände ab. Und sie, aber was gibt es denn, Madame Petit? Hätten Sie einen Schlüssel für diesen Raum? Den hätte ich. Könnten Sie mir verraten, was sich hinter dieser Türe befindet? Vielleicht könnten Sie mir auch aufmachen und es mir zeigen. Ich kann Ihnen gerne sagen, was sich dahinter befindet. Und zwar ist das der Therapieraum, falls wir im Lauf der Zeit hier im Urlaub eventuell eine Einzeltherapie oder eine Gruppentherapie machen möchten. Aber ich würde den Raum jetzt ehrlich gesagt nicht öffnen wollen. Das ist halt nur für den speziellen Moment, für den Anlass. Ich bin skeptisch, aber ich akzeptiere diese Antwort. Ein Therapieraum. Oh, ja. Schöner Satz. Das sage ich jetzt an der Arbeit auch immer. Ich bin skeptisch, aber ich akzeptiere das. Haben wir das auch gehört, wenn wir nicht dabei standen, oder? Ja, so groß ist die Wohnung jetzt auch nicht. Ja. Also das könnt ihr schon mal durch den Flur in gedämpfter Stimmlage hören, ja. Dann würde ich gerne fragen, also ein Therapieraum, das heißt, diese Hütte wird häufiger für therapeutische Urlaube benutzt. Ich hatte jetzt gedacht, dass es eher eine generelle Urlaubshütte hier ist. Also oder ist der erste Urlaub. Machen Sie das häufiger? Lügen Sie uns an? Hier schon Therapien gemacht im Auftrag der Janusgesellschaft. Ja, das wurde hier schon mal benutzt. Also es ist öfters mal, was heißt öfters, aber es gab schon mal Anlässe und Bedarf für Therapien innerhalb der Janusgesellschaft, ja. Ja, sehr, sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Sehr vorausschauend, dass dafür extra hier ein Raum eingerichtet wurde. Ja, nicht wahr? Das finde ich auch wirklich ganz, ganz reizend. Ja, wollen wir denn jetzt auf zur Wanderung? Die Stullen sind jetzt auch schon fertig und dann können wir jetzt langsam mal anfangen, die Natur richtig zu genießen und die Sehenswürdigkeiten hier zu betrachten. Also ich bin bereit. Wir können jederzeit aufbrechen. Ja, wunderbar. Ja, ich auch. Ich hole noch das Buch über Pilze, beziehungsweise ich glaube, ich habe das eh noch in der Tasche, aber ich habe es auf jeden Fall dabei. Also plant ihr, den Weg hinter dem Haus weiter zu verfolgen und dann nur so einen Spaziergang einfach den ersten zu machen? Okay. Genau. Mhm. Ja. Ja. Gut. Kann ich wieder so einen Soundeffekt schön benutzen, oder? Naja, dass der Wald explodiert. Ein bisschen zu viel Pferd dabei. Ja, ihr packt so die notwendigen Sachen ein für eine kleine Tour mal und auch das Pilzbuch, ja. Und macht die Türe wieder zu, sorgt dafür, dass nicht plötzlich irgendwo noch eine offene Flamme ist, außer natürlich in den sicheren Ecken. Und geht vorbei an dem kleinen Plumpshäuschen, Plumpsklohäuschen. Und setzt euren Weg hinter einem Pfad, ja, Pfad, hinter dem Haus, setzt ihr fort. Dieser Trampelpfad geht, es ist schon etwas, ja, da ist schon, ein bisschen gefundener. Und ihr, Forest. Jetzt sind wir hier wieder forstmäßig. Hier, mache ich mal ein bisschen Wald wieder rein. Und das ist wohl wirklich nicht mehr irgendwie so ein Weg, wie der hier so häufig gegangen wird. Geht, ihr seht schön, links und rechts wieder die Tannen. Das Licht steht noch angenehm. Auch das fühlt sich einfach nach Urlaub an. Also wenn Urlaub funktionieren soll irgendwie, dann ist das, glaube ich, jetzt Urlaub. Und die so typische Sachen, die euch vielleicht noch umtreiben, die ihr sonst so in eurem Alltag habt, ich muss daran noch denken und dies und das. So langsam zerstreut sich das durch die Neugier, was sonst so alles in eurem Urlaubsdomizil auf euch wartet. Nach 10 Minuten Wanderung geht ein Pfad nach rechts ab, ein noch schwacherer benutzter Trampelpfad, und der, auf dem ihr euch gerade befindet, geht aber noch weiter. Wo möchtet ihr hin? Ich würde sagen, wir gehen den stärker benutzten Pfad weiter. Oder? Was meint ihr? Ja, das können wir machen. Für mich spricht es erstmal auch nichts dagegen. Ja, das klingt doch sehr gut. Wir bleiben lieber auf den sicheren Wegen. Vor allem, wenn er mehr benutzt ist, scheint da ja was Interessantes am Ende zu sein. Ja, das stimmt. Ah, gut kombiniert. Gut, dann setzt ihr euren Weg fort und circa nach weiteren 10 Minuten endet der endet der Trampelpfad an einem mit Moos bedeckten Brunnen, mit kleinem Überbau, mit einem kleinen Holzüberbau, einem Seil und einem Eimer, der daneben steht. Und umringt ist das Ganze von relativ dichten Bäumen. Ein Wind pfeift ab und an umher, der vorher nicht so war. Und neben den Vogelgeräuschen hört ihr ansonsten nichts. Es riecht schön nach Wald, die Luft ist gut, es ist nach wie vor frisch. Ach, das ist aber wirklich ein wunderschöner Brunnen. Moment, mal sehen, ob der noch Wasser drin ist. Und ich würde mir gern so einen Stein nehmen und den mal in den Brunnen werfen und lauschen, ob ich irgendwas plumpsen höre. Mach mal bitte eine Probe auf Räuchen. Mal gucken. Oh, das gibt's nicht. Ein drüber. Jetzt nehme ich aber einen Glückspunkt. Dann habe ich es geschafft. Okay. Sehr gut. Du nimmst einen Stein und wirfst ihn hinunter und horchst etwas. Du hörst den Wind durchziehen. Scharf durch das Gemäuer von oben oder von unten. Irgendwie hörst du da so ein Windgeräusch nebenher. Und unten siehst du auch schon Wasser. Es dauert ein bisschen, bis es unten ankommt. Und du hast mit einem Platsch, siehst du dann, so super tief ist er dann doch nicht. Und die Töne, die durch den Wind da durchziehen, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ob der Wind jetzt von oben hereinzieht oder ob von unten irgendwie Wind nochmal hochzieht. Also es ist so ein bisschen komisch. Du meinst fast, du hörst irgendwie Wörter oder Geräusche oder sowas, die durch den Wind mitgetragen werden. Aber die Wörter kann ich nicht identifizieren. Das hört sich einfach nur wie menschliche Sprache an. Wörter? Höchstens. Nee, menschliche Sprache, naja. Wörter entfremdet. Faszinierend. Und ich beug mich wieder vom Brunnen zurück. Ist Wasser im Brunnen? Ja, es ist tatsächlich Wasser im Brunnen, ja. Ja, der ist wirklich sehr schön. Ich würde dann näher treten und mir den auch ein bisschen genauer angucken. Ob da irgendwelche Verzierungen sind oder so. Also ob der irgendwie... Ist auch nochmal horchen. Schmuckvoll. Nee, also einfach, wenn mir da jetzt was auffällt, dann horche ich natürlich. Aber jetzt gerade habe ich ja noch keinen Anlass zu horchen. Nur ich würde mir halt gerne den Brunnen einfach genauer angucken, ob da irgendwo eine Verzierung ist oder vielleicht irgendwo was steht. Könnte ja sein, dass irgendwo so eine kleine Tafel ist, wo steht, wie alt ist der Brunnen oder ist irgendwas Informatives. So, einfach gerne den genauer angucken. Nee, also was dir auffällt, ist schon, dass der wohl schon trotzdem noch gepflegt wird. Also du hast zwar auf den Steinmoos, aber das gebälkt ist der Oberbau drüber, damit du auch so ein ohne Gefahr einen Eimer reinlassen kannst. Das hat wohl keine... Das hat schon mal einer irgendwie lackiert oder sowas, dass der optisch auch ein bisschen was hergibt. Du siehst keine Schrift, aber auch du, wenn du deinen Kopf über den Brunnen hältst, siehst du halt das Wasser, siehst halt, dass es noch so ein bisschen Wellen gibt durch den Stein, der reingeworfen wurde und so ein bisschen Wind von oben oder von unten kommt dir auch entgegen, wo was durchzieht. Okay. Das fällt mir irgendwie auf, also finde ich ungewöhnlich, dass dieser Wind sich da so verhält an der Stelle oder der Luftzug oder okay. Dann würde ich das gerne genauer betrachten. Mach mal eine verborgenes Erkennenprobe. Besser als horchen, ne? Horchen habe ich noch nie erfolgreich geworfen. Verborgenes Erkennen hat geklappt. Okay. Ja, 48 von 52. Du hältst dich am Rand fest. Ein bisschen. Lädst dich so ein bisschen rüber. Und hoch. Und horchst auch so ein bisschen. Guckst mal, ob du was siehst. Lichtverhältnis ist ja noch gut. Und auch dir fallen, dadurch, dass du dich rübergelehnt hast, diese Geräusche ein bisschen klarer. Und du hast so ein... Das Geräusch nochmal machen. Hattest du das überhaupt übernommen? Hattest du das überhaupt gesendet? Also ich habe irgendwie so gehört. Warte mal, ich muss den Filter dafür ausschalten, weil ansonsten... Ja, mach den Filter. Der Filter denkt sich, nee, das kann nicht, was kann nicht gewollt Chips sein. Du hörst halt in so einem Windzug so ein... was so mitgetragen wird. Aber es wiederholt sich nicht nochmal. Und auch wo du reinguckst, vielleicht ist eine Ecke irgendwie fehlt mal, ist irgendwie ein bisschen gröber oder so. Das Wasser sieht normal aus, soweit du das aus der Distanz sehen kannst. Du siehst nicht irgendwie eine Leiter oder sonst irgendwas. Das nicht. Aber ich sehe jetzt auch niemanden, nichts da unten. Ich würde einfach mal Hallo reinrufen, einfach so, um so auch vor den anderen erstmal so zu tun, als würde ich einfach nur so gucken, ob so ein Echo es gibt. Aber vielleicht kommt ja auch eine Antwort, man weiß es nicht. Aber genau, einfach um so zu gucken, wie das so widerhallt, der Klang. Ein bisschen Widerhall hast du dann dabei auch. Aber ich höre danach nichts. Okay. Ja. Mir war, als hätte ich da irgendwas gehört, aber es mag auch einfach nur der Wind gewesen sein. Ach, sie auch. Mir war auch gerade eben, als hätte ich was gehört, als ich den Stein runtergeworfen habe. Das hat sich ein bisschen angehört wie Worte, aber ich war mir nicht so ganz sicher. Ich habe gedacht, naja, das ist meine alten Ohren. Das war ein bisschen komisch. Nein, also Worte habe ich nicht gehört, aber für mich hört es sich so an wie ein, ich sag mal, sehr, ja, so eine Art japsendes, keuchendes Atmen, würde ich sagen. So ein... Sehr interessant. Hören Sie so etwas öfter? Nein. Ist das eher eine Männerstimme oder eine Frauenstimme? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Es war einfach nur... Ja. Hören Sie denn öfter Stimmen aus Brunnen? Nein, tatsächlich auch nicht. Also ich war mir auch nicht so ganz sicher, aber es war kein Stöhnen. Nee, es war so ein Atmen. Also eher so ein nach Luft japsen, so ein bisschen hat sich das eher angehört. Stehe. Ja, aber wie gesagt, es kann auch einfach der Wind gewesen sein. Manchmal bildet man sich ja auch Sachen ein. Ja, ganz, ganz sicher, das war bestimmt nur der Wind. Bestimmt. Habe ich die Unterhaltung zwischen den beiden gehört? Mhm. Okay, ich würde mir auch mal ganz gerne den Brunnen genauer angucken. Ja, lauscht doch alle bitte mal. Vor allem hier unsere Lauschexpertin. Würde ich doch auch gerne mal. Ich weiß doch, dass Luisa richtig gut lauschen kann. Das hat sie schon oft unter Beweis gestellt. Luisa, horch doch mal, ob dir irgendwas auffällt bei diesem Brunnen. Also, ja. Soll ich auf was Spezielles achten? Auf dieses Japsgeräusch? Oder? Ich horche einfach mal. Okay. Währenddessen ist auch natürlich dein liebstes Tier hat sich mit den Vorderklauen so ein bisschen auf den Boden gestützt, lässt die Zunge so ein bisschen reinrollen. Und schnuppert so ein bisschen im Wind. In den Boden rein? Naja, so, sie hängt so und lässt so die Zunge so ein bisschen und schnüffelt so ein bisschen. Wie lang ist denn diese Zunge? Ach, länger als sie vorher. Ach so, okay. Aber nicht bis zum Wasser. Oh Gott, nein. Aber jetzt nicht so eine Salamander-mäßig, oder? Ja, schon so, dass sie spitzer zuläuft und länger ist. Wo ihr auch sagt, naja, so viel Platz kann dann mehr auch im Mund nicht mehr sein. Mit so vielen Zähnen und dieser spitz zulaufenden Zunge. Brav, Moncherie. Und hechelt so ein bisschen rein. Ja, aber. Ich meine, solange sie nicht reinfällt, ist ja alles okay. Ich habe es um 2 nicht geschafft. Ich könnte jetzt natürlich auch diese Glückspunkte nehmen. Dann würde ich das nämlich einfach tun. Dann hätte ich gehorcht. Aber ich weiß halt nicht. Oder lohnt sich das nicht? Ich weiß es nicht. Also ich finde das schon merkwürdig gerade. Aber das ist halt jetzt auch wieder so ein bisschen Metagaming. Das finde ich dann immer schwer zu sagen. Ja, das stimmt. Ich meine. Nee, also ich habe es nicht geschafft. Ich würde es jetzt nicht einsetzen. Ja, das Geräusch nimmst du jetzt, als du deinen Kopf mal auch mal drüber hältst, nicht wahr? Du. Mangerie hechelt einfach zu laut. Aus! Und. Ja, was soll ich sagen? Dieser Windzug, dieser Windzug kommt dir auch nochmal so ein bisschen. Also, du merkst den physikalisch ein bisschen am Gesicht, aber keine Geräusche. Ach, das ist bestimmt nur der Wind gewesen. Eva wollte auch irgendwas von, nicht, dass du untergehst dabei. Ja, ich wollte auch horchen. Ja. Hängen sich 4 Leute plus Hunde an. Genau, also wenn die anderen auch näher treten, dann würde ich halt eben auch sagen, also irgendwie habe ich was Komisches gehört, meine ich, aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Vielleicht nimmt er 86. Ja. Ich hab's mir bestimmt nur eingebildet. Also war nix. Nee, also ich habe nur 20 als Wert. Ich liege deutlich drüber. Okay. Ja, ich drehe mich wieder vom Brunnen weg. Also ich bin jetzt vielleicht nicht so die Hörspezialistin wie... unsere Luisa hier, aber ich habe hier auch nichts gehört. Und du? Lass uns einfach weitergehen. Ich glaube, die Natur macht uns ja völlig kirre. So viele Geräusche hier überall. Ja, das stimmt. Vielleicht fällt der Stress irgendwann von uns ab und dann hört das auch auf. Wir können ja noch mal weitergehen. Und ja, dann lasst ihr alle vom Brunnen ab. Und wisst zumindest, dass ihr jetzt auch eine Brunnenquelle dann ja auch nochmal, wenn ihr den anderen kleinen Fluss da, also was heißt Fluss, dieses kleine Bächlein nicht benutzen wollt, hättet ihr da auch. Ich möchte lieber das andere Bächlein benutzen als diesen Brunnen, ehrlich gesagt. Und ihr setzt. Ihr könntet ins Unterholz, aber der eigentliche Pfad endet da. Ihr könntet aber weiter einfach querfeld einwandern. Da spricht natürlich nichts dagegen. Querfeld einzuwandern, die Natur zu genießen, aber ihr würdet eigene Wege dann beschreiten. Oder ihr kehrt zurück auf den Weg, wie ihr möchtet. Vielleicht macht es dann eher Sinn, zurückzugehen und diesen anderen Weg zu nehmen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt, während es kalt ist und Schnee liegt, ob wir jetzt direkt so ins Unterholz gehen sollten, auf einem nicht vorgegebenen Weg, weil ja, kann sich dann ja auch verlaufen und ja, weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, also im Zweifel haben wir ja auch eine Karte dabei und wahrscheinlich, wenn Schnee liegt, dann können wir auch unseren eigenen Fußspuren wieder zurückfolgen. Aber ich denke auch, wir sollten vielleicht lieber den anderen Pfad nochmal begehen. Nachher wird es vielleicht doch etwas, ja, ein bisschen zu unbequem zu laufen, wenn wir da durchs Unterholz müssen. Okay. Alles klar, dann zurück. Ihr macht euch auf den Weg zurück. Und Paul, weil schon eine ganze Ecke weg ist am Brunnen, hört es nochmal für sich selbst wesentlich leiser, aber hört nochmal dieses so ein ähnliches Geräusch wieder nachhallen im Schädel. Die anderen nicht, nur okay. Du nimmst es nochmal als Eindruck irgendwie mit, als ihr euch schon fortbewegt habt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt aus dem Brunnen kommt, sondern eher so wie so ein Nachhallen. Wie so ein Nachhallen. Okay, trotzdem, auch wenn es sich eher so anfühlt, als wäre es in meinem Kopf, würde ich mich trotzdem in dem Moment nochmal so ein bisschen umblicken, ob ich irgendwo was sehe. Weil mich das in dem Moment so ein bisschen erschreckt. So. Gut, du bleibst nochmal stehen, die anderen gehen weiter, du guckst dich um. Der Wald, die Vögel, der Wind. Okay, also auch wenn ich zum Brunnen zurückblicke, sehe ich da nichts. Kein, nein. Okay. Ja, dann versuche ich das so ein bisschen abzustreifen gerade und dann einfach weiterzugehen. Erstmal dieses Erlebnis irgendwie loszulassen gerade. Okay. Ihr setzt euren Weg fort und seid dann wieder auf dieser Kreuzung, wo ein schwächer begangener Pfad abgeht. Und ihr wolltet euch ja diesmal entscheiden, dort lang zu gehen. Und so wie das der Herr Klammer euch mitgegeben hatte, geht ihr diesen Pfad lang und seht dann auf einem etwas freierem Feld angelegte Gräber. Schon aus etwas Distanz. Also es ist kein super dupi Friedhof, wie man ihn heutzutage kennt, sondern es ist eher was freigemacht von Bäumen. Da sind mehrere Gräber. Da ist auch nicht viel mit Pflanzenschmuck oder sowas. Und kommt dem langsam immer näher. Aber Grabsteine gibt es, oder? Es gibt nicht Steine, aber mehrere Kreuze, die an den Gräbern verteilt sind. Ich hätte gerne... von euch dreien, bis auf Dr. Bernstein, eine geistige Stabilitätsprobe mal. Zwei drüber. Wenn ich vorher noch die 41 gehabt hätte, die ich vorhin noch hatte, dann hätte ich es geschafft. Aber so. Tja. Ich habe die Punktlandung auf 42. Okay. Ich bin auch drüber mit 66. Okay. Ihr verteilt euch so ein bisschen. Warte mal, wie waren die Nummern nochmal? Luisa hatte 60? Ich hatte 66 und müsste eigentlich 48. Okay. Treffen. War ich knapp. Ich habe noch 39 und habe aber 41 gewürfelt. Okay. Ihr nähert euch diesem Friedhof und um das Ganze so ein bisschen näher anzugucken, das ist wohl der Friedhof, wo gesagt wurde, dass da das umliegende Dorf oder die umliegenden Hütten dort ihre Toten vergraben haben. Und was Luisa auffällt, ist, dass in den meisten der Gräber Objekte stecken, nicht die Kreuze. Und eins, etwas, was noch weiter weg ist, musterst du und blinzelst. Und bist du nicht ganz sicher, ist das eine Arm mit Hand, die da rausguckt? Aus einem Grab? Okay. Ich schüttel den Kopf und gucke noch einmal genauer auf diese Stelle. Sehe ich immer noch einen Arm mit Hand? Du blinzelst, gehst einen Schritt näher, fokussierst nochmal und nee, das, du weißt nicht warum, aber in einigen Gräbern wurden dickere alte Äste in die Mitte reingesteckt. Und bei dem einen, es kommt halt irgendwie noch feineres Geäst oben raus. Und nachdem du etwas näher dran gegangen bist, kannst du dieses Gefühl auch abschütteln, dass da irgendwie eine Hand rauskommt oder sowas. Das ist ja völliger Quatsch. Und dass diese dickeren Äste da drin stehen, das ist komisch. Das ist wirklich. Habt ihr das gesehen? Hier stecken Äste in den Gräbern. Das sieht echt merkwürdig aus. Ja, es ist ja wirklich komisch. Ob das auch diese Jugendlichen waren, die hier Streiche spielen? Dass sie einfach auf Friedhöfe gehen und Sachen in die Gräber stecken? Ja, aber wer weiß, wie die Jugend hier drauf ist. Also früher, ja, bei mir hätte es früher sowas nicht gegeben. Bei mir auch nicht, aber wenn sie schon Zahnketten herstellen, dann weiß man nie. Ja, stimmt. Da ist der Schritt zur Grabschändung nicht weit. Da haben Sie völlig recht, Herr Hummel. Das sollten wir im Dorf mal melden. Ja, das ist eine gute Idee. Aber Paul, du kommst doch aus der Gegend. Es ist auch keine Tradition des Harz, dass man irgendwie... Dass man Zahnketten Haus aufhängt zum Schutz, oder? Ja, oder Äste in Gräber steckt. Also, ich kenne es schon von meiner Familie hier, dass man hier sehr abergläubisch ist und sehr viele vielleicht in einer großen, modernen Stadt seltsam, vielleicht anmutende Bräuche hat noch teilweise, die einfach woanders vielleicht einfach schon nicht mehr bekannt sind, weil sie sehr alt sind. Aber das ist mir beides, also weder das mit den Zähnen noch das mit diesen Stöcken im Grab ist mir irgendwie bekannt. Aber ich bin ja auch ein bisschen aus einer anderen Ecke im Harz. Also meine Familie hat ja noch etwas weiter weg gewohnt und vielleicht ist es hier anders, ich weiß es nicht. War mir denn auch noch irgendwas aufgefallen, weil ich ja auch meine Stabilitätsprobe nicht geschafft hatte, oder? Dir ist es halt auch mit als erstes mit den Ästen und so weit aufgefallen, aber... Okay. Ja, es sieht schon echt seltsam aus. Es wirkt aber, um die Szene einzufangen... eher funktionell aus. Nicht per se gruselig und sondern, naja, hier ist halt ein Friedhof. Diese Äste stecken da, wo auch diese Kreuze sind, also an wirklich Gräbern oder daneben. Also ja, also es ist schon zentral. Also wenn du dein Kreuz hast und dein Grab steckt, quasi hat man wohl bei einigen Gräbern halt diese Äste relativ zentral ins Grab gemacht immer. Okay. Und wie viele von diesen Ästen sehe ich da jetzt so, wenn ich mir das anschaue? Also wie viele Gräber sind da und wie viele Äste? Ich würde so sagen, wenn du auf 20 Gräber kommst, sind vielleicht in 5 diese Äste, 5 oder 6 die Äste gesteckt, die dickeren. Okay. Dann würde ich mir gerne die Gräber genauer anschauen, ob mir irgendwas auffällt an diesem Kreuz. Also ob da, also da wird ja wahrscheinlich ein Name stehen oder ein Datum oder so. Ob mir da irgendwas auffällt, irgendeine Parallele, dass die alle irgendwie, keine Ahnung, den gleichen Namen haben oder weiß ich nicht was, wo diese Äste stecken. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Die Familien, die Gräber sind immer auf Familien gemünzt. Also es kann vielleicht sein, dass also da mehrere drinne liegen. Du siehst halt immer Familie so und so und Familie so und so. Und dann auch Sterbedaten, die auch schon eine Weile her sind. Sterbedaten, die vielleicht um 1920 sind oder Sterbedaten, die Anfang 1900 sind oder Sterbedaten, die vielleicht auch mal 1850. Also wird der schon eine Weile benutzt. Und da ist auch durchaus auch mal ein Grab, wo halt kein Kreuz mit dran ist. Aber das, was dir halt auffällt, ist, dass es halt auf jeden Fall alles auf Familien gemünzt ist und nicht auf Einzelpersonen. Aber mir fällt da jetzt kein Schema auf, wo diese Äste stecken. Okay. Ich würde mir die Äste gerne mal näher anschauen. Also zum einen, ob mir an den Ästen selbst noch was auffällt, ob da eventuell etwas eingeritzt ist oder ähnliches. Und ob die Äste alle dasselbe Alter haben oder ob es da jüngere und ältere Äste gibt. Und vielleicht noch, aus welchem Holz die Äste sind. Also ob das alles von einer Baumart stammt oder ob das verschiedene Bäume gewesen sind. Was ihr da habt, sind Äste, wo die meisten Seitenästchen, die mal dran waren, abgemacht wurden. Das sind allesamt, ist das dasselbe Holz, immer Fichte aus den Fichten, die da sowieso um die Ecke sind. Also da hat vermutlich keiner aus einem anderen Wald da dann die Äste hingesteckt. Eingeritzt ist nichts. Sie haben unterschiedliche Dicke und sitzen da fester. Also die sind nicht einfach nur so locker, sondern die sind schon so mit ein bisschen Kraft reingehauen worden. Machen die Äste den Eindruck, als wären die irgendwie schon verwurzelt? Nee. Okay. Und das Alter der Äste, also kann man sehen, ob da eventuell ob die unterschiedlichen Zeitabständen da rein gemacht worden sind, also ob es Äste gibt, die halt noch nicht so verwittert aussehen wie andere Äste oder so. Achso, nee, die geben sich alle nichts. Die geben sich alle nichts. Okay. Bin ja in Versuchung, da mal einen Ast rauszuziehen. Ich meine, das haben ja eh hier Kinder gemacht, ne? Das ist also eigentlich, ne, dummer Jungenstreich. Eigentlich sollten wir hier mal Ordnung machen und die Äste wieder rausziehen. Oder nicht? Vielleicht wäre es sinnvoll, das stecken zu lassen, wenn man im Dorf davon berichten möchte, dass die Leute sich das noch angucken können. Sonst ist es ja... Sehr gute Idee, sonst können wir nicht so gut verpetzen. Das stimmt. Ja, ganz genau. Ja, das stimmt. Dann machen wir das so. Okay. Also ich fühl mich halt irgendwie auch nicht so wohl dabei, da jetzt an diesen Gräbern irgendwie rumzumachen. Also ich weiß nicht. Ich würde da lieber die Finger von lassen. Es ist ja auch gute alte Tradition hier und wir würden hier die Totenruhe stören. Wer weiß, was das vielleicht bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Ja. Habt ihr noch irgendwas auf dem Friedhof vor? Nee, also da gibt's ja sonst nichts, oder? Geht nochmal ein Pfad in eine andere Richtung raus, oder war das jetzt der einzige Pfad? Der einzige Pfad, der hinführte. Ja, der in dem Moment dahin führte. Also das ist, das Haus verbindet quasi diesen Brunnen und dann nochmal den Friedhof dahinter. Aber, Endet der Pfad da, oder geht der dann weiter zum Ort? Der endet in dem Moment da auch. Also, wie soll ich sagen? Nee, ihr habt schon der Pfad in dem Moment, ich bin mich selber verwirrt gerade eben. Nee, also ihr habt schon, der Pfad einmal führt, dieser nicht so bewanderte Pfad führt bis zu dem Friedhof in dem Moment. Und es ist schon nochmal so, dass weiter hinten einer wegführen würde, der der etwas befestigter aussieht, sag ich mal vorsichtig. Okay, ich hätte noch eine ganz kurze Frage zu den Gräbern. Sehen die so aus, als würden die gepflegt? Also sieht man auch sowas wie Blumen oder eine Grabkerze oder sowas? Oder ist da gar nichts sowas zu finden, außer den Stöckern zum Teil? Die Gräber, die Holzkreuze, wo die Familiennamen eingeschnitzt wurden, in manchen die diese Stöcker, die da reingetrieben wurden, und ansonsten ist das nicht, sieht es nicht aus wie ein Ort, wo häufig Leute irgendwie trauern würden oder regelmäßig hinkommen würden. Nee, das wird's nicht. Okay. Wir sehen auch keine Kapelle in der Nähe oder so. Also es ist wirklich ein regelrecht verwahrloster Friedhof. Mhm. Okay, sollen wir denn dann noch hinten den Pfad, der etwas befestigter aussieht, weiterlaufen, oder wollen wir wieder zurückkehren? Ach, also ich könnte noch ein bisschen laufen und wir haben ja auch noch Verpflegung dabei, ne? Also ich glaube, es ist auch noch hell genug. Es ist noch, also wenn ihr jetzt nicht da irgendwie 3 Stunden noch da langlaufen würdet, ja, dann wäre das wohl noch absolut in Ordnung, ja. Wir können gerne weitergehen und schauen, ob wir dann in diesen kleinen Ort kommen, das wäre ja auch interessant, sich den anzuschauen, finde ich. Ja, dann lasst uns doch wieder aufbrechen von diesem merkwürdigen Friedhof. Ja, vielleicht finden wir auch direkt jemanden, dem wir davon berichten können, beziehungsweise dem wir mal fragen können. Vielleicht sind das ja wirklich hier die Bräuche.